1. Gottford at Dazu auf die Strassen Jerusalems zu dirt suchen, M zu sehen, ob sich dort jemand findet, der gerechte Keat praktiziert und nach Trui strebt, damit er der Stadt Verge ben kann. 2. Obwohl sie schworen, so war der Herr lebt, legen sie denach Forscheid ab. 3. Herr, dein Organ sind doch auf Trui gerichtet, du hast sie geschlagen, doch sie empfanden keinen Schmerz, und du hast sie vernichtet, aber sie weigerten sich, sagt anzunehmen. Stattdessen machten sie angesicht harter als Fels und wollten sich nicht bekehren. For ich dach jedoch, dass es sich nur einfach Lut handelte, die sich toricht verhielten, weil sie den Weg des Herrn und die Gebot eiers Gottes nicht kannten. 5. Daraufhin beschloss ich, zu den Magtigen zu gehen und mit ihnen zu sprechen, da sie doch den Weg des Herrn und die Gebot eiers Gottes kennen sollten, doch gerät sie hatten das Joch zerbrochen und die Band zerrissen. 6. Deshalb wird sie ein Loh aus dem Wald zerrissen, ein Wolf aus der Steppe wird sie überwältigen und ein Leopard wird in Rennstadten lauern, so dass jeder, der sie verlässt, zerrissen wird, denn ihr Übertretungen sind vielfältig und ihr Trulosigkeiten zahlreich. 7. Why konnte ich die Verzeihen? Den Kinder haben mir verlassen und bei Fremden gotten geschworen, selbst als ich sie sat markte, brachen sie den Erheben und strömten in Scharen zu den Hurenhausen. 8. Sie waren wie wohlgenart förder, die Herstrafen und jeder nach der Frau des anderen Weerhurt. 9. Sollte ich solche Menschen nicht bestrafen, spricht der Herr, oder mehen einem solchen Volk nicht rächen? 10. Steht auf ihr Mauern und zerstört sie, doch vernichtet sie nicht vollständig, entfernt ihr Ranken, denn sie gehören dem Herrn nichten. 11. Denn das Haus Israel und das Haus Judah haben sich mir gegenüber Orsus Trulos verhalten, spricht der Herr. 12. Sie haben den Herrn verluniten behauptet, ist es nicht. Es wird kein Unheil über uns kommen, weder Schwert noch Hunger werden wir erleben. 13. Die Propheten werden sich jedoch als blosser Winde weisen, da das Wort Gottes nicht in ihnen ist, daher soll es ihnen selbst so ergehen. 14. Deshalb spricht der Herr, der Gott der Heerscheren, weil er solche Wort gesprochen hat, wird ich mein Wort in deinem Mund zu führen machen und diocese Volk zu Brennholz, damit es sie verset. 15. Wahrlich, ich werde ein Volk von Fernher über euch, das Haus Israel, bringen, spricht der Herr, es ist ein unzerstörbares und uraltes Volk, dessen sprach du nicht kennst und dessen wort du nicht verstehen wirst. 16. Kocke gleicht einem offenen Grab, und sie bestehen ausschließlich aus Helden. 17. Diocese Volk wird den Ernte und den Brock getreid verzehren, den Son und Tochter verschlingen, den Schaf und Rinder fressen, deinen Weinstock und Feigenbaum vernichten, zudem wird es den befestigten Stadti, auf die du dich verlässt, mit dem Schwert zerstören. 18. Denach, spricht der Herr, wird ich euch auch in jenen Tagen nicht vollständig vernichten. 19. Wenn dann fragt, wofür hat der Herr unser Gott uns all dies angetan, sollst du ihnen antworten, so wie mir verlassen und Fremden gotten in eurem Land gedient hat, so werdet Sklaven von Fremden in einem Land sein, das euch nicht gehort. 20. Bekundet dies im Hause Jacobs und Ruftis in Judah aus. 21. Hort dies, Torichtis und Unverstandiges Volk, das Organ hat, aber nicht sieht, und Ohren hat, aber nicht hort. 22. Furchtet mich denn nicht, spricht der Herr, oder sittet nicht vor mir, der ich dem mir die Dune als Grenz gesetzt habe, als ein Uid schrank, die es nicht überschreiten darf. Obwohl sein Wellen Dagigen anstürmen, sind sie machtlos, und obwohl sie toben, können sie doch nicht überwinden. 23. Diocese Volk jedoch besitzt einen storischen und aufrührerischen Geist, sie haben sich abgewandt und sind ihren eigenen Weg gegangen. 24. Sie dachten nicht bei sich, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott. Furchten, der den Regen, sowohl den Frühregen als auch den Spatrigen, so rechten sieht gibt und die festen Perioden der Erntezeit zu unserem Wohl einhalt. 25. Your Verfolgungen haben dies verhindert, und your Sünden haben euch den Siegen entzogen. 26. Denn unter meinem Volk finden sich Frevler, die y Vogelfanger auf der Lauer liegen und fallen stellen im Menschen zu fangen. 27. Why ein Korb voller Vogel sind ihr Hauser im IT betrügerisch o urbanum gut gefult, auf dies Weise sind sie gross und rein geworden. 28. Sie sind fett und glanzend geworden und überfließen von Bosen reden, sie setzen sich nicht für die Sache der Weisen ein, ihnen zum Sieg zu verhelfen, noch verschaffen sie den Armen erreicht. 29. Sollte ich solche Menschen nicht bestrafen, spricht der Herr, oder mehen einem solchen Volk nicht rächen? 30. Im Land hat sich entsetzliches und schauderhaftes erregnet. 31. Die Propheten weissagen trügerisch, die Priester herrschen Hand in Hand mit ihnen, und mein Volk lehrt es so. Doch was wordet tun, wenn das entkommt?